Also mein Name ist Jakobsen mit C. Ja. Vorname ist Christine mit CH. Ja. Ich bin 42 Jahre alt, habe mal eine 82-jährige Mutter, wohne seit 2 Jahren in Lambertheim, Hessen, wohne in Stadtmitte, das ist eine Altbauwohnung. Sie suchten noch eine Wohnung, war das so? Ja, aber ich ist in den Fall eingetreten, ich werde rassist gemobbt. Es ist mir schon mal am 21.04. Ich habe meine Mutter jeden Morgen gewaschen, eingecremt. Neben mir wohnt eine polnische Frau, eine junge Frau. Und diese Frau hat mit voller Wucht an die Türe gepoltert, mit roher Gewalt, obwohl wir nicht laut sind. Wir haben uns nur noch mal unterhalten, meine Mutter und ich. Bei uns wird nicht rumgeschrien, bei uns wird auch nicht Lärm fabriziert, wie sich die Gegenseite behauptet. Die hat am 21.10. halb acht, hat ihn mit roher Gewalt an meine Tür getrommelt. Ich bin natürlich nicht hingegangen, weil ich mich nicht provozieren lasse. Nachdem sie gemerkt hat, ich bin nicht an die Tür gegangen, dann ist sie in ihrer Wohnung, hat wie eine Irre rumgeschrien und poltert gegen meine Mutter ihre Wand. Es ist unglaublich. Ich fühle mich hier bedroht. Ich fühle mich hier wirklich nicht mehr wohl. Ich muss morgen einen Anwalt nehmen, weil mein Vermieter hat mir eine fristlose Kündigung gegeben. Das werde ich nicht hinnehmen, weil bei uns geht kein Lärm aus. Im Gegenteil, ich werde immer nachgestellt, auch von einer kurdischen Frau, die ist 27 Jahre alt, die wohnt neben mir. Es handelt sich um diese Wohnung, ein Mehrfamilienhaus, aber die wohnt gegenüber, schräg, nicht weit weg. Das ist ein gelbes Haus. Und diese kurdische Frau, die ist sehr feindselig mir gegenüber gesehen. Bei uns war schon Dreck gelegen. Die hat am vergangenen Mittwoch um 13 Uhr hat die mich angegiftet. Ich bin natürlich hin, ich wollte wissen, was hier los ist. Und dann hat die mich als Hure, Schlampe, ich stechte die Augen raus und hat Sachen behauptet, was nicht stimmt. Erstmal gehe ich nicht an ihre fremde Sachen, Wäscheständer. Zweitens ist doch diejenige, wo bei uns schon oft die Blumen umgeschmissen worden sind und Dreck gemacht worden sind und nicht von mir. Das heißt, ich vergreife mich nicht an fremden Eigentum, aber diese Frau hat gegiftet, fick deine Mutter, der Sohn, 10 Jahre alt, fick deine Mutter, wenn es so einmal vorkommt, fick deine Mutter. Und ich bin immer wieder als Hure und Schlampe betitelt worden. Und mir schreibt die Gegenseite seit gestern, sind Sie noch dran? Ja. Ja, und ja, ich habe einen Brief bekommen von einem Herrn Bolander in Mannheim, von meinem Vermieter, das ist ein türkischstämmiger Mann. Und haben Lügengeschichte geschrieben, wo überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Immerhin bin nicht ich, wo Lärm macht, sondern wir sind jeden Tag unterwegs. Ich und meine Mutter, mein Tagesablauf sieht wie folgt aus. Ich stehe morgens auf, du meine Mutter wecken, dann tue ich die Sachen herrichten fürs Waschen, du meine Mutter Ganzkörperwaschung vornehmen, bin ja auch gelernte Altenpflegerin. Und du sie dann einwaschen, dann abtrocknen, eincremen, anziehen, Stützstrümpfe anziehen und dann durch die Medikamente herrichten, die sind schon hergerichtet vom letzten Vortag und dann durch dann meine Mutter dann in zum Tisch bekleiden, dann mache ich dann Essen, dann tue ich Spügeln, dann tue ich das ganze Bad putzen und dann tue ich nochmal die Wäsche waschen und dann mache ich mich, und das mache ich jeden Tag und dann gehe ich vor meiner Mutter bis abends und komme spät abends heim. Ich bin nicht diejenige, wo Feindschaft will, sondern ich bin diejenige, wo diskriminiert und durch intrigante Nachbarn, wo sie sehen können, dass es mir gut geht und das alles. Und das ist die Wahrheit. In diesem Haus, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, damit die Öffentlichkeit auch das weiß, ist ein Kommen und ein Gehen. Das ist die Sedernstraße in Lambertheim, ein gelbes Haus, ein Kommen und ein Gehen. Da haben schon so viele Leute drin gewohnt, die sind wieder gegangen. Und nicht, was die Gegenseite behauptet. Die behauptet systematisch und mit voller Willkür, dass er dem Vermieter Mietausfall hätte von 1600 Euro, was natürlich nicht den Tatsachen entspricht. Damit muss man auch betonen, dass viele Leute abgezockt werden, hohe Miete bezahlen müssen. Ich bezahle auch hohe Miete, 450 Euro für eine maximal 50 Quadratmeter Wohnung. Im Mietvertrag steht drin, wort- und sinngemäß 62 Quadratmeter. Ich habe 2 ältere Frauen gehabt, die haben mir die Wohnung ausgemessen. Wir sind auf 50 Quadratmeter gestoßen und nicht 62 Quadratmeter. Mein Vermieter, der türkischstämmige Vermieter, dieser Mann begeht Betrug, ja, er begeht Urkundenfälschung, das ist eine strafbare Handlung. Ich kenne mich auch mit dem deutschen Gesetz aus, mit Mietgesetz und mit, ein bisschen mit deutschem Strafrecht. Und ich weiß anhand schon, wenn sowas ist, kann man jederzeit mit meinem Anwalt, ich werde einen guten Anwalt nehmen, Strafanzeige machen. Und nicht nur Strafanzeige wegen Urkundenfälschung, wegen Betrugs, auch wegen der Mängel. So, die werden nicht beseitigt. Am 13.02. war ein Rohrbruch. Es ist Wasser von der Decke gekommen. Erstmal leicht und dann natürlich dann auch ziemlich viel viel Wasser. Ich habe die Feuerwehr, erstmal die Polizei, die Feuerwehr verständigt. Meine Nachbarin war oben nicht da, sondern die ist die Nachbarin, die war weg und die haben die Türe aufgebrochen. So. Und dann habe ich gesagt, die ist leider nicht da. Ich weiß nicht, wo meine Nachbarin ist. Das ist eine Cousin von Kasachstan. Habe ich aber keine Probleme damit. Das ist ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis. Aber die war nicht da. Die Feuerwehr hat dann die Wohnung aufgebrochen und haben dann gesagt, ja, in der Wohnung ist es auch nicht so schlimm wie bei mir. Und da war ein Gutachter da, da war alles da. Und habe gesagt, ich soll immer Stoßlüften machen. Das mache ich jeden Tag. Aber der Vermieter ist sehr aufbrausend, wenn man manch die Wahrheit sagt, den Gutachter, und dann hat er mich gleich zur Schnecke gemacht, aber ich lasse mich von dem Vermieter nicht einschüchtern, weil bei dem ist nur Drohgebärde im Raum, das ist kein guter, kulanter Vermieter. Er hat schon mal eine Frau letztes Jahr rausgeekelt, letztes Jahr im Jahr 2011, das war im Mai. Und hat er gesagt, wenn er jetzt seine Miete nicht bekommt, lasse ich die Wohnung räumen. Das hat er geklingelt am 22 Uhr nachts. So, wo eigentlich Ruhe wäre. Da hat die Frau so runtergemacht, klar, dass die Frau dann eingeschüchtert die Wohnung geräumt hat, aber sie hat ja ihre Miete bezahlt. Warum soll denn diese Frau, wenn sie arbeiten geht, Tag für Tag, nicht ihre Miete zahlen? Das ist nur für die Leute, wo Mietschulden haben, und bei ihnen laut deutschem Mietrecht, wenn man nicht die Mietschulden bezahlt oder keine Miete nachkommt, dann kann der Vermieter fristlos kündigen. Da hat er natürlich die Rechte, aber hat nicht das Recht, eine Frau zu nötigen, zu bedrohen. Und deswegen ist es auch ein Kommen und ein Gehen, weil da auch viele ausländische Mitbürger da wohnen, wo einfach nicht so mit deutschen Nachbarn können. Ich habe nichts gegen ausländische Mitbürger. Ich habe nur was gegen Leute, wo sich mir gegenüber unfein verhalten, egal ob das deutsche Nachbarn sind oder ausländische Mitbürger. Ich habe nichts gegen diese Leute, aber wenn man feindselig gegen mir gesinnt ist, weil ich die einzige Deutsche in diesem Haus bin, habe ich auch kein Verständnis dafür, für solche Leute, wo mich systematisch schikanieren, mich mobben und auch mich beschimpfen als Hure. Ich bin für diese Leute keine Hure, keine Schlampe. Sind Sie denn in der Lage, diese Beschimpfungen aufzuzeichnen? Ich habe kein Gerät gehabt, leider Gottes. Sie brauchen bloß ein einfaches Diktiergerät nehmen. Zielgerät, ja, das müsste ich mir auch irgendwann besorgen, aber ich fühle mich hier bedroht, ich bin hier in Not und ich bin froh, dass ich morgen meinen Anwalt zu Rate ziehe, den, wo ich morgen in Mannheim nehmen werde, weil es ist wirklich eine Notlage, wo ich mich befinde. Ich habe eine 82-jährige Mutter, ich muss immer Angst haben, weil ich muss Angst um meine Familie haben. Ich habe eine 82-jährige Mutter und ich habe niemand, wo sich um meine Mutter kümmert, außer ich. Ich bin die Einzige, wo noch da ist, wo sich um meine Mutter kümmert. Und ich bin auch sehr stolz darauf. Aber das ist auf Dauer kein Zustand, das ist Psychoterror. Und ich habe das immer gesagt, ich möchte es öffentlich zur Sprache nehmen, damit die Leute da draußen wissen, was in welchen Missständen man leben muss. Erstmal mit der kleinen Wohnung, dann mit Wohnungsmängeln. Draußen ist ein bisschen Schimmel an der Wand, der will das natürlich nicht machen, der Vermieter. Ich habe ihm deswegen auch die Miete gekürzt. Also es darf ich natürlich auch machen, weil ich habe mich auch rechtlich im Beirat geholt. Das heißt nämlich, wenn die Missstände nicht beseitigt werden, kann man sich sofort die Miete mindern. Ich habe es natürlich auch gemacht, auch sehe ich mich leider gezwungen, auch Missstände öffentlich aufzuklären, das was ich hiermit auch tue. Und ich kann nur jeden raten, wo eine Notlage ist, man muss kämpfen, man ist nicht allein da draußen, weil jeder kann Opfer werden. Von Rufmord. Jeder kann Opfer werden von Gewalt. Jeder kann Opfer werden von Bedrohung. Und man ist nicht allein in diesem Land. Weil die Leute, wo da draußen das hören, die können sich genau mit mir identifizieren. Die wissen genau, was es bedeutet, Schikane. Hinter verschlossenen Nachbarstüren. außen hui, innen pfui. Weil wenn ich in einem Haus wohne, muss ich mich wohlfühlen. Da muss ein nachbarschaftliches Verhältnis sein. Wenn nur Feindschaft ist, mir gegenüber, weil ich die einzige deutsche Mitbürgerin bin, dann hat es für mich keinen Bestand. Da muss man mich schützen. Da muss man die Bürger schützen, wo in Not sind. Und nicht einfach das hinnehmen und zum Beispiel, wie andere mir Leute schon erzählt haben, in diesem Haus ist ein Kommen und ein Gehen. Da war ich schon mal im Mafia-Mod, hat mir auch mir jemand erzählt. Einige Leute sagen, da war ein Wohnungsbrand, ganz oben im dritten Stock, das ist ja ein Mehrfamilienhaus, da wohnen über 8 Parteien drin, ich wohne im Erdgeschoss, gegenüber, ich habe auch kein Privatleben, weil gegenüber, nicht weit weg von meinem Fenster, ist gerade ein separater Eingang, also es wird die Türe zugeschlagen von dieser polischen jungen Frau, es wird, macht auch die Türe auf und zu, und wenn das mal keine Lärmbelästigung ist, ich werde hier rausgemobbt, werde hier rausgeekelt und mir Sachen unterstellt, was er nicht der Wahrheit, der Anwalt kennt mich nicht, der Gegenseite, der kann nicht Sachen behaupten, weil ich nämlich einen dran kriegen kann bei der Staatsanwaltschaft wegen Rufmord. Und Rufmord über eine Nachrede ist eine schwere Straftat nach Paragraph 178 StGB. Meine Mutter war beim Amtsgericht früher in Günzburg tätig, als Justizbeamtin. Was hat sie da gemacht? Ja, die war Justizbeamtin. Was und hat sie da Vater, gemacht? Der ist 1983 verstorben. Was hat sie da als Justizbeamtin gemacht? Ach, sie hat Sachen geschrieben, Sachbearbeitung betrieben, sie war auch mit Rat und Tat zur Seite und so, es war ganz, ganz früher in jungen Jahren, also es hat ihr sehr gut Spaß gemacht, ich bin auch sehr stolz auf meine Mutter, ich bin sehr stolz auf meinen verstorbenen Opa, ich habe nur gesagt zu meiner Mutter, wenn mein Opa noch leben würde, der hätte solche Missstände nicht gegeben. Was hat der Opa gemacht? Mein Opa. Was war der? Der war Kriminaloberkommissar, der war das Oberste der Polizei, was man Ermittler nennt. Aha. Ja, und er hat gesagt, ich bin sehr stolz, aber wenn mein verstorbener Opa das wüsste, was jetzt für Missstände sind, der wird sich im Grabe umdrehen. Also sowas muss ich an die Öffentlichkeit bringen und deswegen bin ich hier und da, um andere Opfer Mut zu machen. Ich setze mich für die Opfer ein. Jeder, wo Probleme hat da draußen. Jetzt brauche ich noch Ihre Telefonnummer. Ja, meine Telefonnummer, die möchte ich Ihnen geben. Moment. Die hatten Sie vorhin nämlich bei dem Anruf nicht angegeben. Ich konnte Sie also nicht zurückrufen. Ah ja, meine Telefonnummer ist erst meine Handynummer. Das ist die 0176. Ja. Ist die 754. 0176 754. 787. 787. 42. 42. Ja. Hatte ich die damals schon gehabt? Nee, die habe ich damals noch nicht gehabt. Also da ich ja... Bei unserem letzten Telefonat? Ja, mit dem Telefonat habe ich eine andere Nummer gehabt. Ach so. Ja. Aber ich möchte sagen, die Opfer da draußen, ich muss wirklich mal sagen, auch an diese Regierung auch, also man kriegt in Deutschland nicht so viel geholfen. Also man muss arg vorsichtig sein in diesem Land, weil ich sage, Rechtsstaatlichkeit hat das nichts mehr zu tun, das ist Machtunterdrückung. Es werden die Opfer zu Täter degradiert von kriminellen Vermietern und mein Vermieter ist kriminell. Und auch diese Leute, wo mich mobben, die wollen mich rausekeln. Nur ein Ziel haben sie voraus, weil ich die einzige Deutsche hier im Haus bin und manche haben Probleme mit anderen Glauben und auch mit anderen Religion. Ich finde es nicht richtig, weil ich erstmal sage, gleiches Recht für alle und nicht einfach mich rausmobben, weil ich Deutsch bin, weil denen was nicht passt. Ich sage, ich bin jeden Tag mit meiner Mutter unterwegs, ich bin jeden Tag fort, ich komme abends spät heim, dass ich meine Ruhe habe, dass ich andere Leute sehe, anderes Umfeld und ich bin auch gewillt, eine andere Wohnung aufzusuchen, aber jetzt steht es ja an mit dieser Anschuldigung, wo haltlos einfach nicht der Wahrheit noch den Tatsachen entsprechen. Und ich kann nur sagen, die, wo das genau erlebt haben wie ich, die können sich genau mit meiner Lage identifizieren. Es gibt mehr kriminelle Nachbarn, mehr als man denkt. Und keiner hat das Recht, seinen Mund zuzumachen. Die Leute sollen den Mund aufmachen. Weil ich sage, ich mache den Mund auch auf. Ich möchte, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, was sich hinter verschlossenen Türen, Nachbarstüren abspielt. Man denkt immer, man hat gute Nachbarn in Privatwohnungen. Das stimmt überhaupt nicht. Es kommt immer auf den Vermieter drauf an, was ich hier reinsetze. Setze ich normale Leute ein oder setze ich hier Psychopathen hier rein, wo einem das Leben wirklich zur Hölle macht. Und das ist wirklich die Wahrheit. Ich kann Ihnen wirklich beim besten Wissen und Gewissen glaubhaft schildern, dass es auch die Wahrheit ist, was ich Ihnen sage. Können Sie sich ein Diktiergerät besorgen? Und ich besorge mir auch ein Diktiergerät. Ich werde auch Missstände aufzeichnen, natürlich mit versteckter Kamera natürlich. Das wird es natürlich auch geben. Noch eine Frage. Können Sie das auch in der Öffentlichkeit machen, vor dem Haus? Wird sie da auch schimpfen? Also vor dem Haus, also ich würde, nee, wenn ich das mache, wie meinst du das jetzt mit dem? Folgendes, es gibt einen Unterschied. Das nicht öffentlich gesprochene Wort unterliegt in vielen Fällen der Geheimhaltung und dem Schutz. Aber wenn diese Person sie auf dem Bürgersteig in der Öffentlichkeit beleidigen würde, dann ist das niemals das nicht öffentlich gesprochene Wort. Also sie könnten das dann frei auch verwerten im Gerichtsverfahren. Wenn jemand sie beleidigt oder Straftaten ankündigt, gehört es auch nicht zum Persönlichkeitsrecht, aber es ist ein bisschen umfangreich darzulegen. Am einfachsten ist es, wenn Sie ein Gespräch mit dieser Frau führen, das in der Öffentlichkeit stattfindet. Wenn Sie sie in der Öffentlichkeit ansprechen und sie dann sie beleidigen würde, dann wäre das erleichtert verwertbar als wie im Hause, im geschlossenen Raum. Ja, aber sie war ja im geschlossenen Raum, sie war ja draußen vor meiner Wohnungstüre, sie hat mich angegiftet, sie war sehr feindselig mir gesinnt. Aber Sie könnten sie doch theoretisch auch auf dem Bürgersteig einmal ansprechen, oder? Na, ich werde diese Frau nicht ansprechen. Ich mache das alles mit meinem Anwalt morgen. Aber Sie könnten dann die Aufzeichnung machen, darum geht es doch. Damit Sie einen Beweis haben, einmal auf dem Bürgersteig ansprechen und in ein Gespräch verwickeln, das aufzeichnen und dann haben Sie einen Beweis, der in der Öffentlichkeit gemacht ist. Das ist das Wichtigste am Ganzen. Aha, gut für den Tipp. Danke für den Tipp. Das muss ich mir merken. Habe ich doch Was eben gerade kostet so ein erklärt. Diktiergerät, wenn ich fragen darf? Nehmen Sie einfach ein Gerät, das halt vielleicht nach der Inhaltsangabe auch eine verschiedene Aufnahmepegeleinstellung hat. Wenn es geht, man kann ja manchmal einstellen, das Mikrofon, wie empfindlich es aufnimmt. Dass es also mehr oder weniger empfindlich aufnimmt. Und dann müssten Sie es vielleicht sich vorne in die Brusttasche stecken und dann dürften Sie auch sich körperlich nicht besonders bewegen, weil es sonst rauscht. Ich habe sowas mal gemacht. Ich habe hier ein WAV-Aufnahmegerät mir vorne reingesteckt und das hat dann auch sehr gut aufgenommen. Aber das war eben ein teures Gerät. Das hat ungefähr 300 € gekostet. Und so teuer braucht es ja nicht sein. Ja, es Weil gibt, ich, für Sie gut, gibt es ich ja. meine, ich pflege meine Mutter, ich kann nicht arbeiten gehen, ich kriege Können Sie Hartz ja was IV, Einfaches besorgen? muss auch gucken auf mein Geld und so, aber ich ist ja ganz ehrlich, ich muss halt gucken nach einem günstigen Gerät, wo für mich auch vom Bezahlbaren erschwinglich ist. Was, Ja. verstehst du? Ich finde es ganz gut mit dem guten Tipp. Ich werde Aber mal. vielleicht gibt es ja auch ein Gerät, wo auch gleich noch so ein kleines Mikrofon ansteckbar ist, das mitgeliefert wird. Und das Mikrofon können sich dann vielleicht irgendwo vorne dran stecken, während das Gerät selbst in der Tasche ist. So ein kleines schwarzes Mikrofon, das man eben an der Kleidung nicht sieht, so als Knopf getarnt. Dann gibt es noch andere Geräte. Es gibt auch noch Geräte, so versteckt, Kameras in versteckten Uhren. Oder im Kugelschreiber gibt es das auch. Ach, da gibt es auch einen Kugel, wo das aufnimmt, wo man drauf drücken kann und das Und nimmt die Gespräche auf. auch filmt. Da kann man sich so einen Kugelschreiber vorne reinstecken mit der Kamera nach gegenüber und dann würde man die Person, die schimpft, gleich filmen und aufzeichnen können. Habe ich noch nie davon gehört, aber das ist Also, ein ganz guter Tipp. gucken Sie im Internet Kugelschreiber Kamera. Kugelschreiberkamera, ja. Ich weiß nicht, was sowas kostet, aber es ist sehr beliebt, so ein Werkzeug. Das kann ich mir vorstellen. Das werde ich ja machen, weil Und ich das ganz ist, genau sage. wenn das gehen würde, hätten Sie den Vorteil, bei einer Bildaufnahme kann man sehen, dass Sprache und Bild übereinstimmt. Denn eine Tondatei lässt sich ja wieder im Nachhinein ein bisschen verfälschen, an manchen Stellen, nicht überall, aber an manchen. Eine gute Angelegenheit, weil ich ganz ehrlich sage, ich bin ja auch wo immer recherchiert und so, ne? Es ist Weil ich auch bin noch ja ein auch zweiter welche, wo Tipp. Missstände aufdecken Sie will, soll, weil ich ja, genau weiß. Sie sollten aber auch nicht gleich nach der ersten Aufnahme das bekannt geben, Ihrem Rechtsanwalt, sondern Sie sollten möglichst viele Aufnahmen machen und erst kurz vor dem Gerichtstermin dann vielleicht die Serie von Aufnahmen dann bekannt geben. Sie sollten auch Ihrem Anwalt nichts erzählen. Niemand sollte davon etwas wissen. Okay. Alles klar. sagt, dann weiß ich wenigstens Bescheid und es geht ihm ja auch nichts an. Ich meine, das ist eine Sache zwischen mir und meiner Familie und so, weil es geht ja nur, dass ich Beweise sammle und nicht ohne Beweise. Ich habe jetzt einen Brief geschrieben, dass meine Mutter unterschrieben hat. Ich habe geschrieben, hiermit bestätige ich, Frau Hedwig Jakob, dass am Samstag, am 21.04.2012 gegen 7.40 Uhr Frau Anuta wohnt direkt nebenan, ohne ersichtlichen Grund mit voller Wucht an unsere Wohnungstüre mit roher Gewalt gehämmert hat, bloß weil meine Tochter normal mit mir gesprochen hat. Als meine Tochter keine Türe aufmachte, so ging Frau Anuta in ihre Wohnung und schrie wie eine Irre herum und polterte weiterhin an die Wand. Ich muss betonen, dass bei uns niemand laut gewesen ist. Bei uns schreit niemand herum, weil wir normale Leute sind und uns ganz normal und ruhig unterhalten. Wir sind auch immer viel unterwegs und kommen meist abends nach Hause. Mein Vor- und Zuname und von meiner Mutter Frau Hedwig Jakobsen, meiner Stiefmutter Christine Jakobsen. So, das habe ich gestern geschrieben. Ich war gestern ein bisschen sehr aufgekratzt, wo ich den Brief bekommen habe. Habe ich gesagt, es kann nicht wahr sein. Wie übel muss mir mitgespielt werden, dass ich sowas erlebe, habe ich gesagt. Und deswegen sage ich, jedes Opfer soll sich da draußen sehr laut werden und sagen, was sie erleben. Weil ich stehe nicht allein da auf dieser Welt. Es gibt noch viele andere, wo sich mit meinem Fall identifizieren. Weil es gibt ein Sprichwort, es kann der Fremde nicht in Frieden leben, wenn es den bösen, bösen Nachbarn nicht gefällt. Das ich möchte noch wissen, ob diese Polin, die dann nebenan wohnt, auch eine private Telefonnummer hat. Oh, ich weiß es nicht. Meistens haben sie ja Handy, stehen nicht ein Telefonbuch drin. Versuchen Sie es herauszufinden über das Internet oder sonst wie Telefonbuch, denn dann könnte ich diese Person anrufen und dann wäre ich, wenn sie irgendwas Hässliches sagt, auch noch Zeuge dafür. Ja, was ich noch sagen wollte, es gibt in Deutschland, das habe ich auch im Internet recherchiert, oder habe ich auch in Zeitung gelesen, eine seit den Thilo Sarrazin, muss ich immer sagen, ist es eine große Hass auf Deutsche. Es gibt ja viele Deutschdiskriminierung und Deutschrassismus, muss man hier mal sagen. Ich habe nichts gegen die ausländischen Mitbürger, aber die, wo sich hier nicht benehmen und meinen, sie sind feindselig gegen unsere Werte, Religion gesinnt, haben hier auch in dem Land nichts zu suchen. Das muss ich mal ganz, ganz ehrlich sagen. Wenn ich in ein anderes Land gehe, ja, und wird mich so aufführen wie die Beschimpfungen tätige, auf wüste Art und Weise. Ich möchte die Worte gar nicht mehr wiederholen, weil ich kriege einen Ekel davor. Und da werde ich auch meinen Ruf weg, wenn ich so machen würde. Aber wir sind in jedem Land, sind wir ausländische Bürger und haben uns auch danach anzupassen, uns auch zu benehmen. Nur der deutsche Staat lässt die einfach rein. Können kein richtig Deutsch, integrieren sich auch nicht in diese Gesellschaft, wollen sich aber auch nicht integrieren. Viele tun sich integrieren. Ich kenne so viele tolle ausländische Mitbürger, die sind integriert, die haben deutsche Freunde, die lernen die deutsche Sprache. Also sie sind wirklich tolle ausländische Mitbürger. Aber die andere Hälfte, darum wird sich hier in der Politik gar nicht darum gekümmert. Und das ist auch natürlich ein rein politisches Problem. Wenn ich die Leute nicht an die Hand nehme, in der Politik, kann aus denen Leute auch nichts werden. Ne? Ich meine, wir brauchen alle Bildung und nicht Misswirtschaft und nicht Misskredit, wo ohnehin schon Deutschland ein gespaltenes Land ist, muss ich ja wirklich mal sagen. Und ich bin auch sehr energisch und ich werde auch sehr, sehr laut, weil ich sage, ich will einen Aufruf auch an die da draußen sagen, nicht entmutigen lassen, weil Opfer gibt es überall und man soll nicht wegsehen, man soll hinschauen. Wer wegsieht, macht sich strafbar. Wenn irgendeine bedrängt wird, genötigt wird oder sonst irgendwas wird, oder bedroht wird, egal von wem auch immer, dann soll man bitte Hilfe, zu demjenigen zu Hilfe, ein Zivilcourage mal zeigen. Wir müssen einfach mal Flagge zeigen. Die Opfer, die müssen aus ihre Häuser rauskommen und einfach sich verkriechen. Weil es ist auch so, die Politik macht nichts für uns Opfer. Die lässt uns einfach allein. Wissen Sie, ich habe so viele schlimme Dinge erlebt. Ich habe Hilfe gebraucht, also ob man mir helfen kann. Ich habe keinerlei Hilfe bekommen vom Staat oder sonst irgendwas. Und da zweifelt man wirklich an der Rechtsstaatlichkeit dieses Landes, muss man wirklich sagen. In keinem Land, nicht mal in Amerika, gibt es so wenig Zivilcourage wie in diesem Land namens Bundesrepublik Deutschland. Das muss ich mir ganz klar und deutlich sagen. Und wir sind alle betroffen. Kein Mensch kann sagen da draußen, dass es ihm gut geht. Nee, weil er lügt sich ja selber an. Man kann nicht sagen, mir geht's gut und pipapo, wie das alles so heißt. Aber wir müssen endlich mal versuchen, die Täter mehr zu bestrafen und die Opfer mehr zu schützen. Es gibt so viele Opferschutzvereine, aber da kriegen sie keinen richtigen, ja, guter Ansprechpartner. Ja, aber da sagt ja auch, ja, jetzt gehen Sie auf die Polizei, machen Sie Anzeige. Da ist mir doch lange nicht geholfen. Gehen Sie mal auf die Lambertheimer Polizei. Da werden Sie auch mal nicht immer fein behandelt. Verstehst du? Und das ist ja auch das Große, was Missstand schafft. Wo fängt Missstand an? Wo hört der Missstand auf? Natürlich ist es ein rein politisches Problem und ein rein gesellschaftliches Problem. Aber erstmal mal angefangen von denen da oben, auch an die Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft hier nicht auf die Straße geht, wenn die Gesellschaft hier nicht meint, sie müsste den Mund nicht aufmachen gegen Unterdrückung und gegen wie soll ich sagen, gegen Diskriminierung, Menschenrechtsverletzung, was von Vermietern, sei es deutsche oder ausländische Bürger, von Vermietern ausgeht, wie auch von Nachbarn, wie Nachbarinnen, dann braucht man sich dazu wundern, warum dieses Land irgendwann am Boden ist. Und Deutschland ist am Boden. Ne? Ich kann nur Deutschland auch, man kann nur Deutschland die Fahne hissen, wenn man auch wirklich hier Hilfe bekommt. Und zwar wirklich gute Hilfe, dass man sagt, komm, wir stehen doch alle zusammen, wir sind ein Volk, ohne zu sagen, wir stehen nicht zusammen. Es funktioniert hier hinten und vorne nichts mehr. Und es gibt mehr Neid und Feindschaft, vor allem geht es von Frauen aus. Ich habe es nur von Frauen die Feindschaft erlebt. Von Männern habe ich noch nie Feindschaft erlebt. Deswegen weiß ich, wie das ist. Und man denkt immer, die Frauen wären so wunderbare Nachbarn, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt einen größten Teil, der ist Neid und feindselig. Andere gegenüber, weil die mehr haben, weil die mehr sich leisten können. Ich bin auf niemand neidisch. Ich brauche auch kein Auto. Ich bin nicht mobil. Aber ich komme von A nach Z durch meine Mutter ihren Behindertenausweis. Wir kommen auch überall hin. Wir brauchen kein Auto. Ne? Und da kommt immer diese Neid und der Feindschaft, das habe ich bei Männern noch nicht erlebt, weil das sind bessere Nachbarn als Frauen. Natürlich will ich nicht alle Frauen an einen Kamm scheren, es gibt gute, es gibt schlechte. Aber es gibt halt mehr Psychopathinnen unter den Frauen als bei Männern. Ne? Deswegen, ich habe noch nie Probleme gehabt mit irgendwelchen Nachbarn, weil es war ja gute Nachbarn. Ganz früher, wo ich meine Jugend verbracht habe, im Viernheim. Aber von der Sozialwohnung mal angefangen. Ich habe auch 13 Jahre in der Sozialwohnung gewohnt. Mir hat man Eierschale im Keller reingelegt, von der Firma Pfennig in Viernheim. Und es sind keine guten Vermieter. Wie oft habe ich Briefe geschrieben und mir hat man nicht geholfen. Aber wenn andere mich diskriminiert haben und mich beschimpft haben und mich schikaniert haben, da waren sie gleich dabei, die Herrschaften. Deswegen kann man Sozialwohnung einfach nicht empfehlen. Weil es bringt nichts. Wir sind abgezockt worden. Ich war alleinstehend, meine Mutter und ich. Und die sehen ja auch, die suchen sich Opfer auf einer Schema F. Ja, ist das Opfer schwach? Kann man mit der machen? Ist sie zu gutmütig? Und deswegen, es wird die Freundschaft oft ausgespielt. Und das ist auch der Grund, warum es so viele Probleme gibt. Wenn man die falschen Leute in diesen Sozialwohnungen wohnen hat, und das genau im Privatwohn genauso, wenn man die Leute nicht kennt, muss man Vorsicht sein. Obwohl ich habe mit der anderen Wohnung keinen Kontakt, habe wenig Kontakt und bin gemobbt worden. Auch da versuchen, einen Keil zwischen einzutreiben, obwohl diese Personen mich gar nicht kennen. Aber ich merke halt, es gibt ein großes Diskriminierung gegen uns deutsche Leute. Und es hat mit Ausländerfeindlichkeit gar nichts zu tun. Es ist einfach eine Tatsache, beruht auf Wahrheit. Und wenn Sie mal nach Berlin schauen oder Sie lesen doch bestimmt auch mal Zeitung und hören Sie mal, wie was viel ich im Fernsehen berichtet bekommen habe, dass die Leute, deutschen Bürgerinnen und Bürger, ihre Kinder nicht mehr in die Schule geschickt haben, weil sie von den als Schweinefleischfresser, von den türkischen Leuten als Schweinefleischfresser betitelt worden sind. Die haben die Religion nicht anerkannt. Natürlich gibt es solche und solche. Aber da waren halt so schlechte ausländische Bürger und das ist halt das, was Missstände schafft, weil die einfach nicht integriert werden in unsere Gesellschaft. Und wenn sie integriert, dann wollen sie sich nicht anpassen und andere sind wiederum angepasst und werden aber abgeschoben von der Ausländerbehörde. Das ist wiederum falsch. So schafft man kein Vertrauen. Ne, man muss die an die Hand nehmen und sagen, ihr seid in einem fremden Land, ihr müsst euch anpassen, ihr sollt euch die Werte auch mal gelten lassen. Wir haben alle einen selben Gott. Es gibt der christliche Glauben, der muslimische Glauben. Ich bin auch Muslimin, Deutsch-Muslimin, habe lauter arabische Freunde und so. Und das funktioniert mit denen. Es ist nur für die, wo nichts arbeiten, wo es mit integrieren wollen. Ne? Aber wie gesagt, das ist auch ein politisches Problem. Die Politik macht ja uns kaputt, die spielt uns gegeneinander aus und deswegen haben wir diese Probleme. Wundert man sich da ein normaler Bürger da draußen, warum es so viele Probleme gibt? Es wird gemacht. Also Rot-Grün hat von allen Dingen versagt. Es wird von Multikulti gesprochen, Multikulti hat einfach nicht funktioniert. Es geht einfach nicht. Ne? Wenn man nur denkt, nur an die kriegen ihr liebes Geld, wenn da gewählt worden, die Wähler betrügen, da braucht man sich dazu wundern, was schafft denn überhaupt Arbeit? Wir haben doch gar keine Arbeit. Für die Jugendlichen gibt es keine Arbeit mehr. Es gibt die älteren Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer werden diskriminiert aufgrund von ihrem Alter. Und wie die, wo eine Chance möchten in dem Land, die kriegen einfach keine. Das ist die Wahrheit. Und da müssen Sie mal recherchieren. Ich kenne die ganzen Missstände. Ich habe so viele Missstände erlebt. Ich kann ein ganzes Buch darüber schreiben. Ich wollte ein Buch darüber schreiben. Aber mir hat ein Verlag gesagt, in Lambertheim, ja, oder woanders, ja, das kostet mich ein paar tausend Euro. Aber ich habe gesagt, guter Mann, ich habe nicht so viel Geld, ich würde gerne ein Buch schreiben, aber es kann man das leider Gottes nicht leisten, es sei denn, wenn ich einen Autor finde, wo für mich ein Buch schreiben würde, gerne würde ich es machen, gerne würde ich die Bevölkerung mal darauf aufmerksam machen, wachsam zu sein, nicht wegzusehen, wenn jemand bedroht wird oder beschimpft wird. Man muss einfach zusammenstehen. Das muss sein. Es gibt zu wenig Zivilcourage. Wer sagt, es gibt Zivilcourage, der lügt. Deswegen mache ich ja hier einen Aufruf und erzähle von Missständen, was ich erlebt habe. Und das beruht alles auf Wahrheit. Ich wollte schon immer das an die Öffentlichkeit bringen. Aber jetzt reicht mir, es ist mir der Geduldsfaden geplatzt. Und jetzt muss ich mal an die Öffentlichkeit herantreten, aus gutem Grund. Und ich hoffe, dass ich irgendwelche Leute da draußen finden, wo sich dann identifizieren oder mit mir in Verbindung setzen. Gute, natürlich gute Bürger, ne? Also nicht die Bürger, wo einem gegeneinander ausspielen und so, das brauche ich natürlich nicht. Aber ich brauche Bürger, wo auch diese Sachen erlebt haben, dass man uns mal miteinander auch mal zusammensetzt, dass man uns solidarisieren, dass man auch kämpft für so für Menschenrechte. Wissen Sie, es werden tagtäglich Menschenrechte verletzt. Tagtäglich. Ich habe oft Diskriminierung erlebt. Ich habe mich immer durchkämpfen müssen. Ich habe mich mein ganzes Leben lang gekämpft. Auch wenn, gegen Windmühlen, gegen Fehlurteil, was von Nachbarn beruht ist, wo ich eine Eintragung habe. Und diese Richterin in Lambertheim bezichtigt mich, da hat mich Sachen bezichtigt, wo überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen, schriftlich, gegen die habe ich eine Anzeige getätigt. Aber das hat man abgeblasen, weil sie gesagt haben, ich habe es nicht genügend begründet, weil ich sage, Rechtsbeugung, weil ich sie belange, weil man kann jetzt einfach ein Urteil fällen, wenn was nicht auf Wahrheit beruht, auf Lügen derer, die wo praktisch ich mit der nicht zusammen gekommen bin, auch mit dieser Nachbarin, ne? Die waren sich spinnefeind. Wie gesagt, es war in der Sozialwohnung, da waren auch üble Missstände und so, aber ich bin von Regen die Traufe gekommen. Mich hat man da auch rausgemobbt und war auch in der Notlage und ich wollte ans Fernsehen gehen. Mich hat man wirklich nicht, ich habe alles versucht, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Ich bin froh, dass ich bei Ihnen das jetzt sagen darf, in aller Öffentlichkeit. Aber mir hat man keine Chance gegeben, das mal publik zu machen, öffentlich. Und jetzt habe ich wenigstens die Chance bei Ihnen gefunden, Herr Pohlmann, und ich bin auch Ihnen sehr dankbar. Berichten Sie von diesen Zuständen, weil es geht uns alle an. Man kann nicht sagen, Nachbarn sind nur friedlich, freundlich gesinnt. Nein, es gibt schlimme, böse Nachbarn, wo wirklich nur ein Ziel haben, wenn einem die Nase nicht passt, wenn einem dies und das nicht passt, einfach ein gezielt mobben, einfach zu schikanieren. Und es gibt tagtäglich, es gibt auch im Arbeitsleben. Wie oft, wieso haben denn viele Anwälte so viel Arbeit? Warum? Ich weiß, warum die so viel Arbeit haben. Weil die praktisch so viel Missstände sehen, dass die praktisch überquillen vor lauter Arbeit. Und ich meine, ein guter Anwalt zeichnet sich nur darin aus, dass er voll hinter meinem Mandanten steht. Und ich hab mit Anwälten nicht so gut Erfahrung. Weil ich an Anwalt, ja, ist nur dann gut, wenn er Power beweist, wenn er voll und ganz hinter mir steht, wenn er sich nach mir richtet, nach meinen Wünschen und Zielen, dass ich mein Ziel auch verfolgen kann. Ich muss ein Ziel haben. Und das kann ich nur haben, wenn der Anwalt mir auch behilflich ist. Wenn er mit Power und Elan seine Arbeit geht, wenn er mich nicht sagt, ich muss warten, was die Gegenseite macht, mit der Mietminderung zum Beispiel. Ich war im Mietverein in Heidelberg, hat mir leider nichts gebracht. Ich habe natürlich auch geschrieben, Sonderkündigung mit sofortiger Wirkung ab den heutigen Tage. Die haben natürlich das sehr bedauert, aber das war mir letztendlich egal, weil ich gesagt, ich meine, ich fühle mich in Recht, wenn ich der Meinung bin, der Anwalt, der macht, steht nicht wirklich hinter vor mir. Es gibt ja viele Missstände mit Anwälten, brauchen sich nicht zu unterhalten, das wissen Sie auch genauso wie ich. Aber Anwälte gibt, gute Anwälte gibt es nicht wie Sand am Meer. Wenn, dann wollen sie nur Vorkasse machen oder irgendwelche Geld, freundlich gesehen, hilfsbereit und dann arglistige Täuschung. Das habe ich auch erlebt. Deswegen bin ich mit Anwälten halt sehr vorsichtig und brauche einen super Anwalt. Den habe ich natürlich dann morgen auch herausbekommen und so, oder meine Freundin. Aber jedenfalls kann man von den Missständen, sollte man immer davon berichten, weil, wie gesagt, ist nicht einer davon betroffen. Es geht vielen Leuten so. Und die draußen, wo das dann auch hören, wo mich hören oder wo mich sprechen hören, die können sich genau dann sehen, was sich hinter verschlossenen Türen abspielt. Und es ist wirklich nicht schön. Also ich habe eine ältere Mutter zu versorgen. Ich muss Angst haben um meine Familie. Ich weiß nicht, was morgen kommt. Jedenfalls muss ich morgen ganz schön auf dem Anwalt. Ich brauche sonst rausschmeißen. Kann der mich nicht. Ich habe auch die Miete dementsprechend auch gemindert, weil die Wohnung ist sehr klein und man geht ja nach der Wohnungsgröße. Man kann nicht für eine 62 Quadratmeter Wohnung verlangen und dann in Wahrheit ist es 50 Quadratmeter, wo wir zwei Frauen abgemessen haben. Und das ist Betrug und Urkundenfälschung, was ich natürlich den Vermieter auch zur Strecke bringen möchte. Aber nicht allein, sondern mit meinem Anwalt, wo ich an die Staatsanwaltschaft mit meinem Anwalt gehe und das mal ordentlich mal anzeige. Weil es kann nicht sein, dass ich mich so betrogen fühle. Wenn unser einer Bürger falsche Angaben macht über die Personalien, wird er gleich belangt und strafbar verfolgt. Aber wenn ein Vermieter das auch andere Vermieter, aber besonders meiner, mit anderen, mein türkischer Vermieter, mit so Sachen macht, mich so betrügt und so in das Licht geht. Ich kann in der Wohnung gar nichts stellen. Ich habe keinen Schrank in meinem Zimmer. Mein Zimmer ist 7,5 Quadratmeter. Das Wohnzimmer ist 11 Quadratmeter. Das Bad ist nicht mal ganz 2 Quadratmeter groß. Also das ist ein richtiges Loch. Und da ist auch ein Mängel da. Der wurde nicht richtig verputzt von den türkischstämmigen Arbeiter. Gab es in der Vergangenheit schon Probleme dieser Art? Oder nur in dem Hause? Ich habe mit der Sozialwohnung, habe ich da schon Probleme gehabt und so. Wie gesagt, ich habe einen Partner gehabt und die eine, die wo unter mir gewohnt, die war alleinstehend, hat ein kleines Kind gehabt. Die wollte mir schon die Beziehung kaputt machen. Ich konnte meinen Partner kaum noch treffen. Und dann habe ich mich draußen getroffen. Und das ist wirklich schlimm. Da wird einfach systematisch eine Beziehung kaputt gemacht, obwohl die alleinstehend waren. Da sagen sie, sollen sie sich doch selber einen Partner suchen. Warum tut sie mir eine Beziehung kaputt machen? Und die wollte ich in so viel Ehe schon drängen. Und deswegen hat die auch Co-Freunde gehabt. Und der Lebensgefährte von ihrer Mutter hat gesagt gehabt, der hat schon so viele Probleme erlebt mit der Frau L., dass er gesagt, wie hat er ihr Hausverbot bekommen hat. Es geht ihm lediglich nur ums Kind. So. Und deswegen sagt man immer, andere sagen immer Sozialwohnung, das ist ein Bannholzgraben draußen im Ost. Ich habe da fast 13 Jahre gewohnt. Was man da angestellt, ich habe Körperverletzung erlebt, zweimal, 2004 und 2006, wo ich übelst beschimpft worden bin mit Fotze, Fotze, Fotze, mit den üblen Hasstiraden. Und wird was bezichtigt, obwohl ich gar nicht an fremde Keller gehe. Und ein 12-jähriger Junge von der Frau Walter in Fernheim, der hat die Lichter angemacht, der ist sogar gesehen worden. So, und habe ich gesagt, ich gehe nicht an fremde Keller. Und da hat sie gesagt, ja, ich schlag dich zusammen und das alles. Ich wollte rausgehen, da wollte ich mir hinterher, mich nicht in Ruhe gelassen. Und da habe ich gesagt, ich soll mich endlich in Ruhe lassen, sonst zeige ich sie an. Und da hat die einen Schlüssel nach mir geworfen, war an der Treppe. Es waren ja 3 Stockwerke, ich habe im 2. Stock gewohnt und habe mich zweimal auf den Kopf gehauen. Ich habe mich natürlich gewehrt, versucht mich zu wehren, aber die war so stark, dass ich fast gegen mich nicht angekommen bin, weil die so psychisch kranke Leute, die war psychisch nicht in Ordnung, entwickeln Riesenkräfte. Da kommen sie dagegen nicht an. Natürlich habe ich Hilfe gesucht von den Nachbarshaus, von den Reihenhäusern und die haben mich dann nach oben begleitet. Und die Mitläuferin, Frau Walter, hat noch gesagt gehabt, ich mache alles für dich an, ja, brauchst du keine, ich tue alles für dich machen, auch das Lügen. Und da habe ich gedacht, jetzt habe ich einen Anwalt, einen guten Anwalt gehabt in Mannheim. Und der hat mir natürlich geholfen, der wollte Schmerzensgeld rausschinden, also weil er mich körperlich angegangen hat. Ich war natürlich auch verletzt, war im Krankenhaus und so. Gab es dann Zeugen dafür? Ja, der hat mich zweimal auf den Kopf gehauen. Gab es Zeugen dafür? Nein, keine. Ich habe niemanden gehabt, wo mir geholfen hat. Eine ältere Frau, wo der gewohnt hat, da hat niemand geholfen. Und nur diese zwei, wo gelogen haben, ne, die haben immer noch das Treppenhaus blockiert. Ich bin durch den Hinterausgang raus. Und da habe ich dann Nachbarschaftshilfe geholt, also ein Reihenhaus. Die haben mich dann, dann hochbegleitet im zweiten Stockwerk. Wir sind gleich auf die Polizei. Und da war noch eine Türkin da, die hat sich wiederum meine Freundschaft nur erschlichen, um mich dann gegeneinander auszuspielen. So, und 2006 war das der Vorfall, wo es an die Staatsanwaltschaft gegangen ist, auch 2004. Aber keine Staatsanwaltschaft will sich mehr helfen. Wie gesagt, sie kriegen in Deutschland keine Hilfe, weil die Staatsanwaltschaft hat es eingestellt, mangels öffentlichen Interesse. So, jetzt kommen sie und wollen dagegen da angehen. Ne? Und wenn man da keinen Anwalt hat, dann geht man baden, da geht wirklich baden. Die Staatsanwaltschaft ist nur drauf getrimmt, ja, es muss erstmal jemand totgeschlagen werden in dieser Gesellschaft. Dann werden die erstmal tätig und das ist falsch. Wir haben zu viel unsinnige Gesetze in der Juristerei. Da gibt es so viele Gesetze, aber keine gescheiten Gesetze. Es werden oft die Täter mehr geschützt als die Opfer. Es werden Opfer zu Täter degradiert und wiederum Täter zu Opfer. Und das habe ich erlebt. Ich habe ein Fehlurteil erlebt, wo die Türkin bei mir im 2007 gegen 13 Uhr geklingelt hat. Ich wollte sie nicht in die Wohnung lassen. Die hat eigentlich Hausverbot gehabt. Und habe gesagt, was will sie überhaupt von mir? Aber sie soll bitte gehen. Ich musste was Wichtiges sagen. Habe gesagt, aber ich habe mit dir kein Interesse. Lass mich in Ruhe, habe ich gemeint. Dann wollte sie einfach mir was erzählen, es geht um dich. Ich habe gesagt, gut, aber ganz kurz. Ja, dann ist die Wohnung reingegangen, hat behauptet, die ist von Eppelheim, Frau K. Und die hat zu mir gesagt, ja, die Anja, die tät in der Puff gehen, die hat in Stadtwerke Viernheim 500 Euro gestohlen, deswegen wurde sie auch entlassen und ist eine Rabenmutter, wo ihr Kind nicht genügend versorgen können, der nichts zum Essen geben würde. Das hat sie vor meiner Mutter und mir gesagt. Und das wiederum wurde mir vom Verhängnis, weil das alles, was sie meiner Mutter gesagt hat, vor mir und meine Mutter war Zeugin, hat sie dann derer da unten gesagt, dieser Anja. So, und die ist dann hingegangen zum Anwalt von Weinheim und er wollte 300 Euro von mir und von meiner Mutter. Habe ich natürlich widersprochen, mit sofortiger Wirkung Widerspruch und Widerruf eingelegt, da wir das nicht gesagt haben. Man kann nicht irgendwas behaupten, was man nicht getätigt hat. So, und dann ist es natürlich weitergegangen, dass immer Sachen noch mehr behauptet wurden, obwohl das gar nicht stimmt. Ihre Mitläufer waren im Bunde, obwohl die 5 Jahre keinen Kontakt gehabt haben. Aber wie sagt man so schön, Pakt verträgt sich, Pakt verschlägt sich. So war es natürlich auch. Die haben oft Streit miteinander gehabt. Auch die Türkin, Frau K., die war spinnefeind mit dieser Anja. Aber wenn es um sowas geht, da haben die natürlich zusammengehalten. So, und dann wollten sie noch mehr Sachen andichten. Ich habe einen Anwalt gehabt von Viernheim, da hat mir überhaupt nichts getaugt. Der war noch gegen mich, statt für mich. Deswegen gibt es ja schlimme korrupte Anwälte, wo Korruption ist. So, und da hat mich total in die Bredouille gebracht. Zuerst hat gesagt, Vergleichsabschluss. Im Gericht, wo wir in Lambertheim waren, 2008, habe ich gesagt, was soll ich denn zahlen, was ich nicht gesagt habe. Man kann mich nämlich nicht belangen. So, da war nochmal eine zweite Verhandlung, nachdem es eine Schiedsverhandlung gegeben hat, im November 2007, wo ich zum Herrn Nägel gesagt habe, wissen Sie was, Herr Nägel, warum soll ich denn, wenn ich irgendwas gesagt hätte, ja, werde ich doch zugeben. Aber warum soll ich was zugeben, was ich nicht gesagt habe? Warum? Ne? Wissen Sie, ich komme mit dieser Frau nicht zusammen. Diese Frau versucht, einen Keil zwischen mich zu treiben und zwischen die anderen Mieterin und Mieter. Und wollte mal gute Nachbarn noch aufhetzen. Es waren Deutsch-Russen, das war ein super nachbarschaftliches Verhältnis. Ich habe mit niemandem da Probleme gehabt, außer mit 3, 4 Nachbarn, wo praktisch die Mitläufer waren. Die wurden aufgehetzt von dieser Frau L. Anja genannt, Vorname. Aber die haben sich nicht beirren lassen, die haben gesagt, die Familie Lau hat gesagt, nein, Christine, wir haben ein nachbarschaftliches Verhältnis, ein sehr gutes, wir lügen nicht für diese Frau. So, gut war's. So, und der Schiedsrichter hat natürlich gesagt gehabt zu mir, wenn die Frau Jakobsen das nicht gesagt hat und hat die ganz böse angeguckt, die Frau L., dann entschuldigen Sie sich bitte bei der Frau Jakobsen. Nein, ich würde mich nicht entschuldigen, das geht immer so weiter und so. Dann habe ich gesagt, was soll denn weitergehen? Sie soll mich einfach in Ruhe lassen, habe ich gesagt. Ich habe mit dieser Frau keinen Kontakt, die soll mich in Ruhe lassen. Habe ich gesagt, wissen Sie, ich bin schon, ich habe meine Mutter auch, ich muss mich um meine Mutter kümmern, ich muss mich um alles kümmern. Aber ich sage, sowas muss ich mir nicht bieten lassen. Und dann hat er gesagt, ja, Ah, da war keine Einigung da, weil ich sage, ich zahle nicht in irgendwas, weil ich nicht, was derer zugute kommt, dieser Nachbarin, wo kriminell ist. Also, die hat eine hohe kriminelle Energie. Also die ist auch stadtbekannt und so in Viernheim und so, muss ich wirklich mal sagen. Aber die ist nicht beliebt bei niemand. Auch diese Mitläufer sind nicht beliebt. Keiner will sie, keiner braucht sie. Aber wenn es darauf ankommt, halten sie doch alle zusammen. Deswegen mit dem Wortlaut, Park verträgt sich, Park verschlägt sich. Und deswegen haben die, für mich sind die verantwortlich für die ganze Misere dieser Firma Pfennig. Das sind einfach Kriminelle. Die tun hier solche Leute beherbergen. Die Guten werden rausgeschmissen, die wo zu viel wissen. Und die Schlechten, die lassen sie drin. Und die sind noch bis heute noch drin. Bis heute noch. Und mich wurde rausgeekelt bei Nichtigkeiten durch Sachen, wo ich niemals gesagt habe. Wenn ich das wirklich gesagt hätte, ich hätte es doch zugeben. Aber soll ich was zugeben, was ich nicht gesagt habe? Da wurde eine Gerichtsverhandlung dann getätigt, 2008, das war wieder im Mai, bei dieser Richterin, Frau P. Und die Frau P. hat meine Mutter direkt angeschnauzt, sie sollte bitte den Saal verlassen, obwohl meine Mutter nur gesagt hat, Christine, gell, sag alles, was du erlebt hast. Aber ich sage, das mache ich auch, Mama. Und dann war meine Mutter drin, habe gesagt, meine Mutter bleibt im Gerichtssaal, habe gesagt, meine Mutter geht überhaupt nicht raus, ja, die bleibt drin in dem Saal. So, und da wurden dann schon also die Zeugen aufgerufen, das waren nur zwei. Die anderen haben natürlich nichts sagen brauchen, weil sie nach ihrer Meinung von Frau P. immer das Gleiche sagen würden, was natürlich nicht stimmt. Meine Meinung ist, die wurden aufgehetzt. Die wurden irgendwas Geld bezahlt, wurden bestochen mit Geld, weil die hat immer gesagt, die Frau L., sie hätte so viel Geld, obwohl sie nicht arbeiten geht. Sie geht keinerlei Arbeit nach. So, ihr Freund war drogensüchtig, der sitzt jetzt im Knast wegen Drogen. Ne? Eine Frau, wo sich damit auskennt, die kennt die ganzen Familienverhältnisse, die ist der Frau auch nicht gut, der Frau L. auch nicht gut gesinnt, weil sie ja so schlecht ist. Aber es ist nun mal so, dass ich gesagt habe, was soll ich denn zugeben, wenn ich nicht gesagt, ich durfte nur Fragen stellen. Die Richterin hat gesagt, nee, aber gesagt, wissen Sie, Frau Richterin, wenn die hier so Sachen erzählen, wo nicht stimmt, habe ich gesagt, habe ich das Recht, nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch dagegen zu gehen. Ne? Warum kriege ich denn Ordnungsgeld hier aufgebrummt, 100 Euro, wenn ich nichts mehr sagen darf? Bloß weil ich was ganz Normales gesagt habe. Und ich habe auch gemerkt, bei dieser Frau P., bei dieser Richterin, war das alles parteiisch. Die war sehr parteiisch. Also man muss nicht unparteiisch sein, neutral sein und nicht auf die eine Seite nur hören. Es bedarf immer nur der zwei Seite. So, und ich wurde nicht richtig aufgenommen, ich wurde nicht richtig gehört, es wurden Sachen behauptet, ich hätte in den Kinderwagen von dieser Frau K., von dieser türkischen Frau, einfach ein Essig ausgeschüttet, obwohl es nicht der Tatsachen entspricht, weil wir gehen nicht an fremde Gegenstände. Die hat über den Wagen an die Haustür gestellt, obwohl sie es nicht durfte, das war ein Mehrfamilienhaus mit drei Stockwerke, das war ja auch Sozialwohnung. Und dann hat sie das auf andere geschoben, auf die Frau Walter. Und dann hat, wo sie Frau Walters verneint hat, hat sie natürlich auf die Frau L geschoben, die Frau K. Und wenn niemand mehr übrig bleibt, wer war das dann? Ne? Dann kann nur die Christine das gewesen sein. Das sind alles so Rufmordkampagnen. Und wer hat denn die ganze Flugblätter hingeschmissen auf die Treppe, ohne einen Gegenstand, dass ich fast ausgerutscht wäre? Das hat die Frau K. von Eppelheim bei Heidelberg hingeschmissen, weil die Türkin war dieser Frau nicht gut gesonnen. Die hat immer gesagt, du alte verlebte Kuh, zu der Frau L. hat die Frau K. das gesagt. Du alte verlebte Kuh, du Fotze und du bist doch alt und verlebt, du verdienst kein Geld und hat mit der Tochter von der Frau L. Streit angefangen, die war damals 9 Jahre alt und die war derer sehr feindselig. Aber mich wollte sie ausspielen, dass ich auf ihrer Seite bin und habe meine Freundschaft dermaßen missbraucht. Und da braucht man sich nicht zu wundern, warum dann so viel Unfrieden in solche Häuser gibt, wenn man solche Psychopathen, ich muss es wirklich mal betonen, das sind Psychopathen, da wohnen lässt. Wie war das in dem Keller, wo Sie angegriffen worden sind? Versuchen Sie das einmal genau zu schildern. Also, ich habe Angst gehabt. Ich habe wirklich Angst gehabt. Meine Mutter war oben. Wir haben Prospekte ausgetragen. Ich bin in den Keller rein. Das war gegen 8:30. So, und da hat diese Frau L. zu mir gesagt, diese Frau Anja L. zu mir gesagt, du Fotze, du Schlampe, hat sie gemeint gehabt, wenn du noch einmal an meinen Keller gehst und Licht anmachst, dann schlage ich dich zusammen. Und ich habe nur wortwörtlich und wort- und sinngemäß zu Frau L. gesagt, ich war das nicht. Aber ich sage, ich bin gerade eben heimgekommen. Warum soll ich denn Lichter anmachen, wenn ich fort bin? Ich mach sowas nicht. Und da hat der Daniel von der Frau Walter nebendran gestanden, hat gegrinst und ist abgehauen. Weil er genau, warum hat er gegrinst? Weil er das ja auch gemacht hat. Niemand tut Grinsen ohne Grund. Und dann hat sie noch gemeint gehabt, ja, wenn du nicht von meiner Sache wegbleibst, dann schlage ich dich zusammen, habe ich gesagt, und zeige ich dich an bei der Polizei. Habe ich gemeint gehabt, ich lasse mal sowas nicht beten, mich bedrohen. Da bin ich rausgegangen, habe mein Fahrrad reingestellt, bin raus und da hat sie mich verfolgt. Und ist dann hochgegangen zur Treppe und hat mich nicht in Ruhe gelassen, wollte die Treppe blockieren und hat mich als Fotze beschimpft, andauernd diese wüsten Beschimpfungen. Habe gesagt, wenn sie das nur einmal mich beschimpft, dann gehe ich doch zur Polizei. Dann nimmt die einen schweren Schlüsselbund, du mit voller Wucht gegen meinen Kopf ziehen. Aber Gott sei Dank, ich habe mich gebückt. Die hat mich nicht getroffen. Sonst wäre ich erheblich verletzt geworden. Dann wollte ich weg, da hat die mich gepackt. Ich habe mich versucht zu wehren und dann hat sie mich gepackt und habe mich zweimal im linken Hinterkopf geschlagen. Mit voller Wucht hat sie auf mein Knie getreten, auf meinen Oberschenkel. Ich habe ein 10 cm blau, rötlich-blau unterlaufendes Hämatom gehabt. Dadurch habe ich auch behandelt beim Arzt und der hat gesagt, hat gleich einen Test ausgestellt, auch für den Anwalt. Ich habe da natürlich den Anwalt gehabt, der wollte natürlich auch Schmerzensgeld, der Herr Grab in Feudenheim. Aber da hat er gesagt, der will Schmerzensgeld, aber die hat bestimmt eine bezahlt, weil er gesagt hat, ich stelle dir ein Ultimatum, bis zum so und so vielten Datum musst du die bezahlt haben. Nein, vielleicht hat sie es leider nicht. Und ich finde es nicht richtig und so. Gerade wenn man Körperverletzung erlebt hat, mir hat keiner geholfen. Und da frage ich mich, was für Justiz, welche Geisteskinder haben wir in dieser Justiz, muss ich mal sagen. Ich war in Not, mir hat keiner geholfen. Ich bin zu den Nachbarn geflüchtet, zu den Reihenhäusern. Die haben mich hochbegleitet, weil die Treppe blockiert haben. Und dann wer hat die Treppe blockiert? Ja, ich konnte nicht hoch. Und mit den Sie sagten, weil die gesagt, Treppe blockiert haben. Hoch, wer hat die Treppe blockiert? Wer hat die Treppe blockiert? Also die Frau L. und die Frau Walter. Ach so. So, und da hat die Nachbarin gesagt, mich an die Hand genommen und hat gesagt, hab, komm, gehen Sie hoch, gehen Sie vor mir. Und die haben mich hochbegleitet. Und ich bin anschließend auf ins Krankenhaus, aber die haben da keinen Dienst gehabt. Die haben gesagt, ich soll montags wieder kommen. Und da bin ich montags gekommen, bin gleich zum Anwalt. Und da hat es dann auch für mich getätigt. Ist auch gleich in die Staatsanwaltschaft gegangen, auch mit der Atteste, aber die haben natürlich, hat sich natürlich ins Land hingezogen. Dann irgendwann kam eine Nachricht, das stellt kein öffentliches Interesse dar. Mir bleibt nur der Weg der Privatlage. Und für Privatlage habe ich leider kein Geld da, ich keine Millionärin bin. So, und so hilft einem niemand. Wenn sie kein Geld haben, da sind sie nur auf der Verliererstraße. Und so ist diese deutsche Justiz. Da muss man erstmal totgeschlagen werden in diesem Land, dass man endlich mal geholfen kriegt. Das ist die Wahrheit. So, und wer sagt, ich kriege in diesem Land geholfen, der irrt. Man kriegt in diesem Land keine Hilfe. Was wissen Sie, was ich alles unternommen habe? Ich wollte ans Fernsehen gehen, ich wollte in die Zeitung gehen. Keiner wollte den Artikel schreiben. Da haben sie nur gesagt, ja, es muss der Wahrheit entsprechen. Aber gucken Sie mal, sie schreiben doch jeden Müll. Ne? Jeden Müll schreiben sie. Sie schreiben auch belanglose Sachen. Aber das, wo wichtig ist, das dürfte nicht schreiben, obwohl die praktisch keine Meinungsfreiheit haben. Ja, das ist ja schlimm in diesem Land. Wir haben eine Diktatur, aber keine Demokratie. Wenn ich eine Diktatur bin, kann ich meine Meinung kundtun. Das ist das Problem. Aber ich lasse meinen Mund nicht verbieten. Ich bin sehr laut hier in Deutschland und ich werde mich wehren, weil ich ganz ehrlich sage, es werden die Täter oft mehr geschützt als die Opfer. Ich bin durch diese Fehlurteile bin ich sehr geschädigt worden, wo ich in der sozialen Wohnung gewohnt habe. Und wie hat der geheißen, der Gerichtsvollzieher, der Herr Biesen hat zu mir gesagt, in Lambertheim, der hat gesagt, Frau Jakobsen, nehmen Sie sich einen guten Anwalt, gehen Sie gegen diese Person vor. Ja, ich habe das auch gemacht, ich habe jeden Anwalt kontaktiert, von A bis Z, von Heppenheim, Bensheim, Viernheim, keiner hat mir geholfen, weil es ein rechtskräftiges Urteil ist. Ja, da kann man ja freilich nichts machen, ich bin auf der Verliererstraße. Ich hätte es natürlich angefochten, fast beinahe, aber da hat es geheißen, weil die ja ausgesagt haben, die Zeugen, die werden glaubhaft und dann bringt es mir nichts, es bringt mir nur unnötige Kosten. So stehe ich dann da auf der Verliererstraße. So, ich habe bis heute eine Eintragung, natürlich seit 2008, es gilt natürlich 5 Jahre, ich hoffe, das gilt 5 Jahre. Was für eine Eintragung? Ja, weil ich habe angeben müssen, aber ich habe kein Vermögen. Ich habe das ja angeben müssen, ja, ich bin arbeitslos, habe Mutter und das alles. Und was hätte ich machen sollen? Was hätte ich machen sollen? Hätte ich Schmerzensgeld? Ich habe zweimal widerrufen gegen dieses ungerechte Urteil. Habe ich eingelegt, alleine ohne Anwalt, weil kein Anwalt sich mit mir bereit erklärt hat, mir zu helfen. So, da habe ich alles mit Alleingang gemacht. Ich habe gegen Windmühle gekämpft. Was war? Ich habe einen Brief bekommen, ja, ich bin angehört worden, angeblich frei. ich bin angehoben. Wir wurden immer zwischendurch gefahren, durch den Mund wurde man gefahren, durch diese Richterin Frau P. So, am Lambertheimer Amtsgericht. Und der habe ich mal gezeigt, dass ich die Stärkere bin, weil die wollte mich ein ärztliches Gutachtung gegen mich unterschreiben. Ich bräuchte ärztliche Betreuung. Also was ich gemacht habe, gesagt, wissen Sie, ich will Ihnen eins sagen. Wer ärztliche Betreuung braucht, das ist bin nicht. Ich, das sind die, wo mich mobben, wo mich Körper verletzt haben, wo mich beschimpft haben mit den übelsten Hasstiraden, was ich Ihnen hier nicht sagen möchte. Und ständig, wo ich die Wahrheit gesagt habe, hat diese Frau L. ständig die Verhandlung gestört, dass ihr Anwalt sie am Arm gepackt und sagt, es soll endlich ruhig sein, ich möchte die Frau Jakobsen anhören. So, aber dann war sie dann ruhig, aber sobald ich was gesagt habe, war immer diese Störung drin. Und ich habe auch gesagt, ich möchte auch eine andere Wohnung suchen, dass ich meine Ruhe habe. Und da hat die gesagt, das geht doch nicht, das geht doch nicht, das geht immer so weiter. Und da habe ich gesagt, warum geht denn das nicht? Warum geht denn das nicht? Ich bin froh, wenn ich da draußen bin von dieser Sozialwohnung. Ich wurde immer gemobbt, ich wurde immer nachgestellt und das alles. Ich durfte nicht meinen Partner reinbringen, da hat die durchgedreht, da hat die viermal die Türe zugeschlagen mit Brachialgewalt auf und zu, auf und zu, auf und zu. Und nachts gingen die Rollläder rauf und runter, rauf und runter. Stereotyp. Ich bin zum Psychologen gegangen, hab das denen erzählt und hat gesagt, halten Sie sich von dieser Nachbarin fern, die Frau L. leidet an einer schweren psychischen Störung, laut diesem Psychologen in Viernheim. Und da habe ich gesagt, ja, ich habe mit dieser Frau keinen Kontakt, aber die Frau versucht mich zu mobben. Und er hat gesagt, trotzdem suchen Sie einen Anwalt, einen guten, wo Ihnen mit Rat und Tat zur Seite steht. Aber ich sage, ja, das mache ich ja die ganze Zeit, aber es muss sich einer bereit erklären, muss einer auch mir voll und ganz hinter mir stehen, da ich mit Anwälten auch nicht so gut, ich stehe manche auf Kriegsfuß, wo mich vertreten haben, aber nicht optimal. Denen stehe ich auf Kriegsfuß, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und wie oft habe ich an die Anwaltskammer geschrieben, habe denen auch meinen Fall geschrieben von Frankfurt am Main, Generalstaatsanwaltschaft, habe meinen Fall geschildert von dieser Sozialwohnung. Was heißt, die haben auch nicht viel weitergeholfen. Das heißt einfach, Hilfe ist gleich null hier in Deutschland. Und so wird meine Menschenrechte wurden massiv mit Füßen getreten. Auch werde ich massiv diskriminiert durch dieses Urteil. Und ich bin noch froh, denn wenn ich nächstes Jahr diese Schufa-Eintragung nicht mehr habe, weil ich werde direkt benachteiligt. Wenn ich zum Beispiel einen Handyvertrag will, kriege ich keinen Handyvertrag. Wenn ich mir natürlich eine Wohnung jetzt suche, dann heißt manche wollen wissen, ob man Bonitätsprüfung. Das ist für mich ein schweres Los, ein schwerer Gang. Da sage ich, was kann ich denn dafür? Ich habe weder Schulden, noch habe ich mir sonst was zu Schulden geleistet. Ich habe mein ganzes Leben nie was mir zu Schulden gekommen lassen. So, ich habe keine Eintragung und nichts. Aber durch dieses Fehlurteil hat mir das Genick gebrochen. Wo andere gelogen haben nach Stein und Bein. So, und es ist unglaublich. Ich werde im Gerichtssaal noch beleidigt als blöde Kuh von dieser Mitläuferin. Wird bald ein Diebstahl noch angedichtet von der Frau Hoffmann. Und diese lachen sich ins Fäuschen, dass sie mir geschadet haben. Dass mir auch ein Jugendlicher, obwohl ich nämlich in Viernheim gewohnt habe, ich war bei Bekannten zu Besuch. So, und dann hat mir ein Jugendlicher gesagt, er weiß alles über mich. Habe ich gesagt, woher wollen Sie das denn wissen? Habe ich gesagt, Sie kennen mich doch gar nicht. Doch, ich weiß alles über Sie. Habe ich gesagt, dürfte ich mal erfahren und eine Erfahrung bringen, wie Sie heißen? Nein, das sage ich dir nicht, habe ich gesagt. Erstmal verbiete ich Ihnen das Wort du und zweitens bin ich eine Sie. Ja, für Sie bin ich eine Sie. So, und dann hat er gesagt, Ihnen ist geschadet worden, gell? Habe ich gesagt, wie bitte, habe ich gesagt. Ja, mir ist geschadet worden. Ja, woher weiß denn sie das? Ja, weil ich mir erzählt geworden. Ach ja, also ich weiß, welche Person das war, wo mir geschadet habe. Das brauche ich von Ihnen dazu erfahren. Da habe ich meine Mutter genommen, bin dann weggegangen. Und dann sind wir dann mit dem Bus dann später heimgefahren nach Lambertheim. Und bald war der Jugendliche sowas gesagt, Ihnen ist geschadet worden. Da habe ich genau gewusst, die haben nur ein Ziel gehabt, um mich von dieser Wohnung rauszuegeln, indem sie immer wieder neue Schikane gemacht haben. Das war in Zeitabständen, wenn ich meinen Vater noch gehabt hätte, wo er noch gelebt hätte. Aber dass er leider 1998 verstorben, wäre das gar nicht vorgekommen. Weil wenn die merken, dass ein männlicher Part da, wissen die dann ganz genau, dass sie mehr Respekt haben müssen. Und das haben sie natürlich leider nicht. Und wer hier sagt, ich meine, ich muss also mal für die Rechte der Männer reden, es werden auch Männerrechte mit Füßen getreten, ja. Ich meine, der Mann ist kein böser Mann. Es ist auch genauso rufmordschädigend und wirklich schädigend und beschämend, Mann als Täter anzusehen. Aber die Frau ist eine gute Frau. Ne? Es muss endlich mal aufhören, wir brauchen, die Gleichberechtigung ist besser, weil Frauen sind oft mehrmals die Täter und die Gewalt gegen Frauen hat mehr zugenommen als der männliche Part. Da muss ich auch mal sagen, wie viele Probleme gibt es mit weiblichen Personen? Und es hat zugenommen. Die Täterinnen werden immer mehr. Wie kommen Sie aus dieser Sache wieder raus? Bitte? Wie kommen Sie aus dieser Sache wieder raus? Also ich meine mit der Schufa-Eintragung? Nein, brauchen Sie neue Wohnung, neues Haus. Ich brauche neue Wohnung, ja. Aber ich muss erstmal muss ich einen Anwalt. Muss ich sofort, weil ich sage, ich bin in Notlage jetzt. Da muss man helfen, weil es ist Not, weil bis zum 9.5. soll die Wohnung angeblich geräumt sein. Aber wer kann nicht einfach mit meiner Mutter mit einer älteren Frau rausschmeißen? Meine Mutter ist 82 Jahre, ich bin die Tochter. Gibt es denn da ein Gerichtsurteil? Nein, es gibt kein Gerichtsurteil. Ja, dann muss er auch erst vor Gericht gehen und Räumungsklage einreichen. Ja, eigentlich ja, aber da steht nichts drin. Es steht nur dreimal, bin ich abgemahnt worden, weil ich nur Mängel angezeigt habe. Es hat habe. Nichts zu sagen. Es muss in Deutschland eine Räumungsklage erfolgreich sein, bevor man irgendwelche Personen aus dem Mietvertrag da entlässt und räumen kann. Also wenn sie also nicht ausziehen, muss er warten, bis er vor Gericht gewinnt. Man kann also nicht einfach sagen, ich habe dreimal gemahnt und jetzt lasse ich einen Möbelwagen kommen. So geht das nicht. Das wäre strafbar. Aber er droht mir massiv. Ich habe Angst um meine Existenz und so. Was für eine Drohung ist das? Drohung, wenn sie bis zum 1.4. Ich soll die Schlüssel herausgeben. Ich soll die ganze Gegend. Ich habe den Brief noch vor mir. Ich kann das durchlesen. Es geht um Lärmbelästigung, wo nicht von mir ausgeht, sondern ich werde massiv hier rausgeekelt. Ich stehe ja auch drin. Ich kann es Ihnen aber vorlesen. Ich habe den Brief nämlich zu meinen Händen. Und zwar steht da drin, da steht, wir fordern Sie auf, unverzüglich die Wohnung zu räumen und an unsere Mandanten herauszugeben. Um eine reibungslose Wohnungsübergabe sicherzustellen, schlagen wir Ihnen den 9.05.2012 gegen 12 Uhr für eine Wohnungsbegehung mit Protokollierung des Wohnungszustandes vor. Sollten Sie diesen Termin nicht einhalten können, erwarten wir einen entsprechenden Anruf, zwecks neuer Terminvereinbarung, wobei dieser nicht länger als bis zu dem 11.05.2012 vereinbart sein darf. Wir widersprechen bereits jetzt namens unserer Mandanten ausdrücklich einer Fortsetzung des Mietverhältnisses und dieses wird auch nicht dann verlängert, wenn Sie den Gebrauch der Mietsache fortsetzen. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir bei einer verspäteten Rückgabe eine Nutzungsentschädigung mit zumindest in Höhe der bisherigen Miete zuzüglich der gesetzlichen zulässigen Mieterhöhungen und Umlageerhöhungen verlangt werden kann. Falls sie die ortsübliche Vergleichsmiete höher ist als die vereinbarte, kann der Unterschiedsbetrag zwischen der vereinbarten und der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangt werden. Ferner weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass alle bei Vertragsabschluss übergebenen Schlüssel der Wohnung einschließlich Zimmertürschlüssel sowie Tür, Haustür, Briefkasten und Keller, Kellerschlüssel habe ich keinen bekommen. Ich weiß nur, dass es Kellersicherungskastenschlüssel habe ich auch keinen bekommen, sowie etwaige Ersatzschlüssel persönlich an unseren Mandanten zurückgegeben werden müssen und die Wohnung vollständig geräumt wird von der Einrichtungsgegenständen und Einbauten, die Sie gegebenenfalls vorgenommen haben. Ich habe da nichts einbauen lassen. So, und da steht auch noch drauf, fristlose Kündigung wird auf Paragraf 543 BGB und Paragraf 559 BGB gestützt, sowohl die fürsorgliche, wie heißt das nochmal, ordentliche auf Paragraf 573 BGB mit freundlichen Grüßen Bolander Mannheim. Ja, dieser Brief ist wertlos. Der ist wertlos. Ja, der ist wertlos. Dann können Sie abheften und können einfach warten, was passiert. Sie können darauf antworten, die darin mir vorgeworfenen Beschuldigungen sind falsch. Punkt. Ja, aber ich muss aber einen Anwalt zu Rate ziehen. Nein, Sie brauchen niemals einen Anwalt für sowas. Erst wenn bei Ihnen ein Gerichtsschreiben angeht, es ist gegen Sie hier Klage eingereicht worden. Sie werden aufgefordert, innerhalb von 2 Wochen bekannt zu geben, ob Sie sich dagegen verteidigen wollen und innerhalb von weiteren 2 Wochen Begründungen einzureichen und so aber weiter. Aber kann ich jetzt einfach so rausschmeißen oder nein, ist alles? Das wäre ja eine Straftat. Das wäre eine Straftat nach 858 BGB, nennt man verbotene Eigenmacht. Sie brauchen keinen Anwalt, Sie brauchen keine neue Wohnung, Sie brauchen bloß, wenn Sie Lust haben, sich eine andere Wohnung suchen und das in der nächsten Zeit. Aber Sie brauchen sich dadurch nicht zwingen lassen. Das ist ein obligatorischer Brief von einem Rechtsanwalt, der das so schreiben muss und so vorformuliert, aus rechtlichen Gründen, damit später einmal die Räumungsklage vielleicht Erfolg haben kann. Aber ohne eine Räumungsklage geht gar nichts. Okay. Sie brauchen keinen Rechtsanwalt, Sie brauchen gar nichts, Sie brauchen nur warten. Sie können ja zurückschreiben, ich suche eine neue Wohnung aus ganz anderen Gründen, oder Sie schreiben die Gründe mit dem Streit, aber Sie erkennen keine Rechtspflicht an, wenn Sie die Wohnung verlassen. Ja, es geht nämlich um Lärmbelästigung, wo vorgeworfen wird, oder Beschimpfung, wo von der Frau, von dieser kurdischen Frau, von dieser Frau Arbeit begangen worden ist. Ich bin ja massiv mit Hure, Nutte und Fick deine Mutter beschimpft worden. Und mir belastet man anstatt diese Frau beschimpft, und die hat mich beschimpft, gerade am vergangenen Mittwoch. Das Einfachste ist, wie gesagt, kaufen Sie sich ein einfaches Diktiergerät, vielleicht so eins mit ansteckbarem Mikrofon. Das tut man sich dann irgendwo unsichtbar natürlich, wenn es geht, an einen Knopf oder einen Knopf weg und das Mikrofon da rein, dass man es aber nicht erkennt. Sprechen Sie auf dem Bürgersteig an und müssen sich natürlich verhalten. Und dann wird sie wahrscheinlich mit Ihnen in ein Gespräch kommen und Ihnen das direkt ins Gesicht sagen. Und dann haben Sie Beweis für diese Äußerungen. Besser natürlich, wenn Sie so einen kleinen Filmkugelschreiber haben. Das ist das Allernächste. Sich überlegen, ob Sie sich den preislich leisten können. Den gibt es wahrscheinlich bei eBay oder sonst wo. Da gibt es verschiedene Kataloge. Kugelschreiber mit geheimer Kamera, das findet man im Internet. Und also, was ich noch sagen soll, ich habe jetzt auch die Miete. Ich meine, ich habe jetzt eine kleine Wohnung, 50 Quadratmeter Wohnung. Man zahlt ja 450 Euro. Das geht von meiner Mutter ihre Rente weg. Von meiner geht es nicht weg, weil ich sonst könnte ich überhaupt nicht mehr überleben, weil ich nicht so viel Geld habe, also Hartz IV bekomme. Aber es geht von meiner Mutter von ihrer Rente weg. Und dann habe ich 390 Euro also Dauerauftrag und so. Ist das eigentlich eine strafbare Handlung, oder was meinen Sie jetzt? Was genau strafbar? Weil durch den Mängel und durch die kleine Wohnung, ne, bin ich nicht mehr gewillt, so viel Geld zu bezahlen. 450 Euro, Warmmiete. Weil die Wohnung größer ist, also größer angegeben ist und kleiner ist? Ja. Frage ich mal Sie als Experte. Ja, das ist aber ein Problem, wenn Sie es nicht mindern. Ab der Kenntnis müssten Sie normalerweise mindern, wenn Sie die Kenntnis des Mangels haben und weiter bezahlen. Kann es sein, dass man hinterher sagt, Sie haben das eingestanden und waren damit zufrieden. Aha. Also müssen Sie aufpassen, dass Sie sagen, Sie haben an einem gewissen Datum diese Fehlerhaftigkeit der Wohnungsgröße festgestellt und ab diesem Datum mindern Sie. Und das müssen Sie natürlich einen Zeugen beweisen, indem Sie zum Beispiel jemanden holen, sagen Sie mal einfach zu dem Mann, ich bezahle so und so viel für die Wohnung, mir kommt sie aber kleiner vor. Und dann zieht derjenige einen Zollstock aus der Tasche und ist Zeuge dafür. Ich habe nachgemessen, die Wohnung ist kleiner. Und dann haben Sie einen Zeugen. Ab dem Tag haben Sie festgestellt, dass die Wohnung kleiner ist. Ja, ich habe ja auch zwei Frauen wie gehabt. Viel, ja, nein. Es kommt auf den Zeitpunkt an. Das ist ja vielleicht Jahre her. Jahre oder Wochen. Ich wohne jetzt seit 2 Jahren da. Ich bin am 1. April. Das ist ja das Problem. Wenn Sie jahrelang fleißig Miete zahlen für eine Wohnung, von der Sie wissen, dass Sie den vollen Betrag nicht schulden, haben Sie ein Problem, das Geld hinterher rauszufordern. Sie müssen ja arglistige Täuschung geltend machen. Und da gibt es vermutlich eine 4-Wochen-Frist. Das sollten Sie dann mal einen Rechtsanwalt fragen. Wie arglistige Täuschung, von mir oder von Vermieter? Vom Vermieter. Ja. Dann müssen Sie sich vorher kundig machen, sich einen Anwaltsberatungshilfeschein besorgen. Nehmen Sie also Ihre Vermögenspapiere mit, dass Sie wenig Geld haben, gehen Sie zum Amtsgericht, beantragen Sie einen Anwaltsberatungshilfeschein und der Anwalt soll dafür dann Ihnen die Beratung geben, wie erfolgreich ist die Zurückforderung zu viel gezahlter Miete. Bei Arglist gilt eine Verjährungsfrist von 30 Jahren. Aber es könnte sein, dass man sagt, 4 Wochen ab Kenntnisnahme. Aber ich habe das nicht gewusst, weil ich habe nie gewusst, wie groß die ist. Ich habe mich nur auf das Mietvertrag verlassen. Ich konnte es ja nicht wissen, dass die so klein ist. Das ist dann nur Mietvertrag. Ich weiß, ich berufe mich nur auf den Mietvertrag, aber ich habe mir gesagt, es kann doch niemals 62 Quadratmeter sein. Ich muss es mal nachmessen lassen. Aber Sie haben eben gesagt, dass Sie zwei Damen hatten, die Ihnen das bereits mitgeteilt haben. Ja, Wie zwei lange ältere ist Damen, die haben das her? Wohnung wirklich ganz ausgemessen Wie und zwar lange ist gut das her? ausgemessen, weil die Wohnung ist ja unverwinklich. Wie lange ist das her? Es war dieses Jahr, war das schon her, dieses Jahr. In diesem Jahr, tja. Ja. Wir müssen aufpassen, dass Sie das niemand weitererzählen. Denn wenn man einen Mangel kennt und trotzdem weiter Miete bezahlt, dann hat man vielleicht vor Gericht ein Problem. Sie wussten ja, dass die Wohnung kleiner ist. Warum haben Sie weiterhin die volle Miete bezahlt? Wird man Sie vor Gericht fragen. Da gibt es so sonderbare Urteile. Da könnte es sein, dass man Ihnen einen Nachteil dadurch verschafft. Also tun Sie so, als ob Sie es nicht wissen. Aber fragen Sie, was wäre dann, wenn sie kleiner wäre? Fragen Sie den Anwalt. Besorgen Sie sich einen Anwaltsberatungshilfeschein und der sagt Ihnen, wie viel Sie mindern dürfen. Und wenn es stimmt, dass die Wohnung viel kleiner ist, dann können Sie gegen den Vermieter sehr leicht wegen Betrugs vorgehen. Aber der Vermieter muss dann auch gewusst haben, dass sie kleiner ist. Sag ich mal, ja. Sie können aber von ihm zurückfordern, ne? Ja, und ich habe noch eine Frage an Sie. Wenn mich jetzt auch ein Gutachter zu Rate zieht, kostet mich eigentlich Geld, um die Wohnung auch erneut ausmessen zu lassen? Brauchen für Oder? sowas keinen Gutachter. Gutachter kosten immer Geld. Und normalerweise immer die Partei, die vor Gericht verliert. Für das Ausmessen einer Wohnung braucht man keinen Gutachter. Denn da gibt es Maßbänder, einen Zollstock und es gibt Blatt Papier. Vielleicht wird ein Gericht später einen Gutachter beauftragen, weil die Richterin beim Ortstermin wahrscheinlich auch nicht den Zollstock rausnimmt. Aber es muss ja Lagepläne von der Wohnung geben, da müssen die Maße ja drinstehen. Fordern Sie den Vermieter auf, einen solchen Bauplan Ihnen zu übergeben und gucken Sie einfach nach, ob die Abmessungen stimmen. Ich meine, es sieht mir am Hand. Ich kann ja in der Wohnung, ich kann im Wohnzimmer gar kein Tisch stellen. Ich habe nur einen Ständer draußen, Wäscheständer, weil es ist ja so, seit der Wasserrohrbruch war, hat der Vermieter nichts mehr gemacht. Die Frau von Hemsbach hat zu mir gesagt gehabt, ja, der Herr Mutlu, der macht die Sanierung, habe ich gesagt. Ich habe gedacht, ihre Mitarbeiter haben zu mir wortwörtlich gesagt, sie machen die Sanierung. Nee, nee, nee, nee, das macht ihr Vermieter. Habe gesagt, wie bitte? Ich habe gedacht, ihre Mitarbeiter, nee, nee, ihr Vermieter hat nur uns beauftragt für die Lüftung. Es waren 3 Wochen, war das Lüftungsgerät Tag und Nacht gelaufen. So, da entstehen natürlich wiederum Stromkosten, die ich aber nicht trage, sondern habe natürlich auch telefoniert und die haben gesagt gehabt, ja, sie schicken mir die Rechnung, die listen sie auf. Und da habe ich gesagt, gut, dann schicke ich sie an die Yellow. Und die Yellow habe ich auch damit aufgemacht, also ausgemacht, wortwörtlich, dass sie die Rechnung an meinen Vermieter schicke. Und von deren Versicherung sollen sie an sie zahlen, damit man nicht an jährlich diese Kosten wieder abgezogen wird. Ich weiß ja nicht, wie viel das verbraucht hat, das Gerät. Und damit mir diese hohen Kosten nicht entstehen, habe ich gesagt, sie sollen gleich an den Vermieter schreiben, dem sei Versicherung, soll bitte an Sie direkt überweisen, nicht an mich. Nicht, dass ist das Jahresdings gedeckt, der Jahresverbrauch dann gleich. Und widerstehen mir unglaublich hohe Kosten, die ich nicht tragen kann. Mir ist es nicht zuzumuten, durch diesen Missstand da, durch diesen Rohrbruch, mir mein Geldbeutel praktisch zu belasten. So. Sie haben aber ein Problem, wenn vor Gericht behauptet wird, Sie hätten Lärm gemacht und die andere Wohnungsbewohnerin lügt, Sie hätten doch Lärm gemacht. Dann würden Sie wahrscheinlich einen Prozess verlieren. Aber ich Denn habe nicht Lärm gemacht. das Ich habe nicht interessiert, Lärm gemacht. kann der Richter aber nicht wissen, kann der Richter wissen, dass die andere Frau lügt? Wissen Sie, gelogen wird, es wird heute in Deutschland so viel gelogen. Das ist Das immer reicht so ein nicht. Problem. Es Das ist immer reicht ein nicht. Problem. Ich würde sagen, wenn man die falschen Leute drin hat, ich bin jeden Tag unterwegs. Bei uns gibt es keinen Lärm. Wissen Sie, was ich schon beobachtet habe? Dass diese kurdische Frau nachts, ich habe mir das alles notiert, an die Mülltonne ist um 22 Uhr herum und hat die Mülltonne rausgetan. Dann war es 12:30 am nächsten Tag. Da ist er auch raus mit der Mülltonne und hat Lärm gemacht. Dann wurden die Türen nachts malträtiert von ihrer Kinder. Die hat 3 Kinder. So, der Sohn ist 10, das Mädel ist 9 und die Kleine ist 2. Weiß der Richter aber alles nicht. Der Richter wird wahrscheinlich sich nur darauf verlassen, ob eine Zeugin gegen sie oder für sie aussagt. Und der Richter weiß nicht, ob sie lügt oder nicht lügt. Deswegen ist sich wahrscheinlich auch der Vermieter so sicher. Er braucht ja bloß eine lügende Zeugin. Ja. Gibt es noch jemand anderes im Haus, der bestätigt, dass sie nicht laut sind? Also, es wohnen über uns Nachbarn, aber die kriegen ja natürlich nichts mit und so. Ich meine, die aber sagen sie müssen über doch mich auch nichts und müssen so. Doch Und andere auch, Leute, die die müssen kennen doch mich auch ja nicht. bezeugen können, dass sie nicht leer machen. Ja, warum soll ich leer machen? Nee, die können es natürlich sagen, dass ich nicht leer mache, aber zu denen habe ich auch wenig Kontakt Das und hat so. nichts zu sagen. Sie könnten die als Zeugen im Gerichtsverfahren benennen, dann müssten die auch kommen, fertig. Würden die denn den Lärm genauso hören? Ja, aber ich meine, Schreiben Sie diesen Mann, da gibt es keinen Lärm. ja, trotzdem schreiben Sie an die Leute einen Brief und fragen Sie, ob sie irgendwann mal Lärm gehört haben. Fertig, das reicht. Und dann haben Sie diesen Brief, wenn man Ihnen antwortet, auch der Anwalt könnte die Leute anschreiben und befragen, dann haben Sie einen Beweis. Ja, ich habe auch schon mal zu meiner Freundin gesagt, meine Freundin ist Amerikanerin und es geht auch um laute Telefonate, aber meine Freundin hat gesagt, nee, du hast nicht laut geredet. Wir haben natürlich auch leise geredet nachts, also ich habe so leise geredet, so wie jetzt, so habe ich leise geredet und so mit meiner Freundin, die hat gesagt, ja, die kann Zeuge für mich machen, sie schreibt ein schriftliches, dass wir keine laute Telefonate also nachts geführt haben, wie immer behauptet wird vom Vermieter. Das sind nur die anderen, wo praktisch mal was reinwirken wollen, weil die praktisch die Türe zuschlagen. Nachts ist es Ruhestörung. Wenn man nachts kleppert und nachts staubsaugt, wie diese polnische Frau, dann frage ich mich, woher fängt die Ruhestörung an, wo hört sie auf? Bei mir wird das Fernseher immer leise gemacht, wenn ich daheim bin. Bei mir läuft ganz selten mal der Fernseher. Ich gucke immer nur Handy, ich Nachrichten lese oder Zeitung lese und so. Bei mir geht kein Lärm aus. Und außerdem habe ich ja meine Mutter, wo ich praktisch auch abends eincreme, Medikamente gebe und ins Bett bringe. So, wer soll denn dann hier bitte schön Lärm machen? Ich bin doch keine asoziale Person, wo praktisch die Türe zuschlagt oder die Radio in hellen Tönen aufdreht. Bestimmt nicht. Und sowas lasse ich mir auch nicht unterstellen von irgendwer, bloß weil die mich draus haben wollen. Sie müssen sich wegen der falschen Wohnungsgröße mit einem Anwaltsberatungsschein zuerst an diese Sache heranmachen. Ja. Und da geht es um Geld, da können Sie wahrscheinlich eine ganze Menge Geld zurückbekommen und dann sich dadurch erleichtert eine neue Wohnung suchen, damit Sie wieder Zeit für andere Sachen haben. Jeden Fall, das ist gut, aber ich muss erstmal das da wegkriegen, das was mir da, diese Unterstellungen, diese haltlosen Unterstellungen, weil ich habe schon oft mir aufgeschrieben, das war praktisch jetzt Mitte April war das, es war an einem Sonntag, da habe ich ganz leise der Fernseher leise gemacht, so, und habe geguckt, dann ist die Tür aufgegangen, die wohnt direkt, nee, diese Frau Anuta, wohnt direkt neben mir, auch im Erdgeschoss, links von mir, ich wohne rechts. So, und da hat die Tür an die Tür genestelt, das hat man gehört, es war auch nicht leise. Dann ein paar Minuten später macht sie das Licht auf, dann nestelt sie wieder an die Tür, hat man auch gehört. Dann geht die rein und schlagt die Tür zu, so, dann hört man ihre Klepperschuhe, dann fängt die an, Staub zu saugen. So, und wenn das Ruhestörung ist, es war nach 22 Uhr herum, da weiß ich nicht mal, was hier los ist. Mir tut man haltlose Unwahrheiten unterstellen und die dürfen hier Lärm machen, die dürfen hier alles machen, die dürfen an die Tür nesteln. Wie oft hat die praktisch die Türe zugeschlagen und mit ihrer Schuhe klack, klack, klack, klack, klack und das nach 22 Uhr rum, diese Frau Anuta. Da regt sich keiner auf. Oder ober mir, die Nachbarin zum Beispiel. Ich sag nichts mit der, ich bin nicht gut Freund. Aber ich muss mal sagen, betone, der ihr Mann, ja, wird auch angegeben, als ob er wird aufgehetzt gegen mich, obwohl ich mit denen schon Geburtstag gefeiert habe und so. Das sind welche von Viernheim. So, ich bin auch gebürtige Viernheimerin, bloß wohne ich 2 Jahre hier. Aber ich habe hier auch eine Menge Missstände erlebt. Und die haben schon auf Balkonien gesessen, haben nachts laut geredet. So, und wenn man mir was andichtet und wo gar nicht wahr ist und die dürfen auf Balkonien sitzen und andere dürfen Türe schlagen, was ist denn dann Ruhestörung, bitteschön? Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde darüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Über eine Stunde und das muss erstmal genügen. Denken Sie an den Anwaltsberatungshilfeschein. Nehmen Sie mit Ihren die Nachweise für Ihr Einkommen. Ja. Außenstände, sowas in der Art, Mietvertrag, Fahrzeugbriefe, wenn es das gäbe. Ich habe kein Auto, nee. Irgendetwas, Mobil, was, nee. All diese Dinge, die man sonst bei der eilstaatlichen Versicherung auch angeben würde. Kontokarte, Guthaben auf dem Konto Und natürlich den Nachweis, dass Sie, woher Sie Ihre Miete bezahlen. Womit Sie Ihren Lebensunterhalt bestreiten. Also mein Lebensunterhalt bestreite ich immerhin, also meine Rechnungen zahle ich selber, von meiner Mutter zahle ich auch selber und so, was halt anfällt und so, weil ich habe ja ein P-Konto. Wie bekommen Sie Ihr Geld und woher? Doch, bitte? Woher bekommen Sie Ihr Geld? Ich komme mein Geld von Jobcenter. Ja, geben Sie da ein Papier, eine Abrechnung von der letzten Zahlung mit ein und nehmen Sie die ganzen Papiere mit zum Amtsgericht und besorgen sich dort bei der Rechtsantragstelle am Vormittag einen Anwaltsberatungshilfeschein. Anwaltsberatungshilfeschein? Ja, Beratungshilfeschein für einen Anwalt. Für einen Anwalt? Ja, und dann brauchen Sie den Anwalt nicht bezahlen. Außer, dass er vielleicht 10 Euro verlangt. Sagen Sie einfach, Sie haben auch die 10 Euro nicht. Oder Sie bezahlen die 10 Euro. Ja, natürlich bezahle ich die 10 Euro, das ist kein Problem. Aber er soll Sie dann mal, dann müssen Sie die Fragen, die Sie haben, vorschreiben. Auf ein Blatt Papier. Und diese Fragen möchten Sie dann vom Anwalt beantwortet haben. Wie zum Beispiel die Mietminderung. Wegen der falschen Wohnungsgröße. Die Aussicht. Das kann ich auf keinen Beratungshilfeschein. Die müssen mir praktisch erstmal genehmigen, dass mir das genehmigt wird, Beratungshilfe. Und dann kann ich. Ne? Die können Sie gleich mitnehmen. Also zum Anwalt muss ich die mitnehmen, ne? Den Anwaltsberatungshilfeschein. Kriege ich ja vom Gericht, oder? Die kriege ich vom Gericht. Oder vom Anwalt auch. Oder vom Anwalt, genau. Wenn der Anwalt. Dann kann ich das ja mit dem klären. Ja. Ganz genau. Aber das andere, wo Sie gesagt haben, da kannte mir gar nichts. Der Brief ist wert. Der Brief, keine Räumungsklage zur Verfügung der Brief, steht. Nein, der Brief ist nur dazu da, damit er zeigen kann vor Gericht, ich habe es aufgefordert zu räumen, sie ist nicht ausgezogen, also steht der Klageweg offen. Das ist der Grund. Er muss nachweisen, dass er vorher versucht hat, sie da raus zu bewegen. Mhm. Man kann nicht einfach eine Klage einreichen, so eine, und dann. Nicht begründe. Nein, man muss einen sogenannten Sühneversuch unternehmen. Was heißt Sühneversuch? Der Kläger muss den anderen auffordern, eine gewisse Pflicht zu erfüllen. Wenn er das nicht tut, dann erst ist der Klageweg offen. Also man muss auffordern zu zahlen, auffordern auszuziehen, auffordern herauszugeben, auffordern etwas zu unterlassen. Ohne Aufforderung gibt es also keinen Klageweg, außer im Eilverfahren. So einfach ist das. Also wie soll es jetzt weitergehen? Also wie die das jetzt gesagt haben? Ja, Anwaltsberatungshilfeschein. Beste ist, wenn Sie den vom Gericht sich besorgen, dann haben Sie beim Anwalt das Problem nicht, wenn er sagt, ich habe den nicht bekommen oder sowas in der Art. Gehen Sie zum Gericht, besorgen Sie sich den Schein, dann haben Sie einen Anwalt Ihrer Wahl. Und dann, und da steht Anwalt Ihrer Wahl, das heißt, ich kann mir den Anwalt aussuchen dann? Ja, sicher. Aha, okay. Das reicht. Mach ich auch, ja. So, und da ich jetzt noch viel zu tun habe, muss das jetzt erstmal reichen für heute. Ja, okay. Und wann kommt der Bericht in... Das weiß ich nicht, mein Computer hat zurzeit Probleme. Ich muss vieles neu installieren. Ich habe Ihnen nur die Wahrheit gesagt. Ich meine, das kann man doch auch mal machen. Ich meine, das ist ja kein Thema. Ich meine, ich will ja nur, dass es in die Öffentlichkeit gelangt und dass es weiß, dass es Missstände gibt, was ich erlebt habe und so. Bei jedem anderen wird es ja auch veröffentlicht. Warum nicht bei mir? Könnte sein, dass man einige Namen vielleicht noch rausnehmen muss. Sie hatten ja. Ja, Name muss man rausnehmen, ja. Ja, gut, dann machen wir erstmal hier Schluss und melden sich wieder, wenn Sie beim Anwalt gewesen sind, ja? Ja, melde ich mich bei Ihnen wieder. Ja, gut, auf Wiederhören. Okay, danke, tschüss.